Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 80. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute beginnen wir mit dem zweiten Kapitel des vierten Buches, betitelt Das garstige Lied. Nicht ganz unpassend bekommen wir heute, wie erst letztens in Aussicht gestellt, wieder eine kleine Kostprobe von Friedells Frauenbild, das bekanntlich im Vergleich zu seinen sonstigen Positionen seltsam antiquiert anmutet. Dass er sich dabei einmal mehr auf Otto Weininger beruft, macht mir die Sache nicht eben verständlicher. Ich werde mich wohl gezielt um Sendungsgäste bemühen müssen, die mir erklären können, worin die Faszination des Autors von Geschlecht und Charakter bestanden haben mochte. Aus heutiger Sicht kann Weininger nur unter die Obskuranten gereiht werden. Damals ließen sich Kapazitäten wie Friedell oder Kurt Tucholsky von ihm beeindrucken. In diesem Zusammenhang treut uns zweifellos noch einiges an Auseinandersetzung. Für diesmal möchte ich es nun gut sein lassen und lieber Hubertus Petroll und Caroline Hofer als Sendungsgäste begrüßen. Hubertus Petroll macht den Anfang, sein Kommentar findet sich daher in der Mitte der Sendung. Caroline Hofer fährt im Anschluss daran zu lesen fort. Sie wird uns in der nächsten Folge wieder begegnen, in der dann auch das Gespräch mit ihr zu hören sein wird. Zweites Kapitel. Das garstige Lied. Gegenwärtig hat das ungeheure politische Interesse alles andere verschlungen. Eine Krise, in der alles, was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden scheint. Hegel. Die Welt im Gaslicht. Die zweite Etappe des 19. Jahrhunderts beginnt mit der Julirevolution vom Jahre 1830 und endet mit der Februarrevolution vom Jahre 1848. Diese Einteilung bietet sich als so selbstverständlich an, dass es kaum ein Geschichtswerk geben dürfte, in dem sie nicht angewendet wäre. Hieß die Parole der Romantik weg von der Realität, weg von der Gegenwart, weg von der Politik, so lautet nunmehr das Schlagwort Realismus. Das Denken und Fühlen des Zeitalters kristallisiert sich mit prononcierter Ausschließlichkeit um Fragen des Tages, und die europäische Seele stimmt ein millionenstimmiges politisches Lied an. Dieser lärmende Kampfgesang musste sich erheben, den ganzen Erdteil erfüllend und alles andere übertönend. Und dass er sich erhob, war zuvörderst das Werk jener, die ihn mit ebenso unklugen wie unmenschlichen Mitteln zu unterdrücken versucht hatten. In ihm sang das Fatum, aber garstig. In diesem Geschichtsabschnitt wird Europa zum ersten Mal hässlich. Wir sagten im ersten Buch, dass jeder historische Zeitraum in eine bestimmte Tages- oder Nachtbeleuchtung getaucht sei. Diese Welt hat zum ersten Mal eine künstliche. Sie liegt im Gaslicht, das schon in den Tagen, wo der Stern Napoleons sich zum Untergang neigte, in London aufflammte, fast gleichzeitig mit den Bourbonen in Paris einzog und in langsamem und zähem Vordringen sich schließlich alle Straßen und öffentlichen Lokalitäten eroberte. Um 1840 brannte es überall, sogar in Wien. In diesem lauten und trüben, scharfen und flackernden, prosaischen und gespenstischen Licht bewegen sich dicke, geschäftige Kellerasseln von Krämern, deren abenteuerlich missgebaute Kleidung uns nur deshalb nicht voll zum Bewusstsein kommen, weil die unserige von ihr abstammt. Der Oberkörper steckt in der schlotterichten Röhre des Gehrocks, der den Frack in die heutige Rolle des Abendfestkleids verdrängt. Der Hals in dem grotesken Kummetkragen. Das triste und unpersönliche Schwarz wird immer mehr dominierend, so dass alsbald jeder Mensch, der Anspruch darauf macht, für seriös zu gelten, einem Notar oder Bestattungsbeamten gleicht. Daneben ist nur noch das schmutzige Braun oder Grau zulässig und höchstens die Weste prangt in allerhand meist geschmacklosen Mustern. Die Hosen sind lächerlich weit, gern abscheulich kariert, der Steg zieht sie nach Art der Reithosen über die Schuhe, wodurch ihre Fasson vollends unmöglich wird. Über dem Rock erhebt sich der Vatermörder, bis zum heutigen Tage Provinzkomiker-Requisit, mit dem gestärkten und gefältelten Vorhemd, in dem zwei gänzlich unmotivierte Goldknöpfe stecken, und der unförmig breiten, schwarzen oder weißen Halsbinde, in der zwei durch ein Kettchen verbundene Busennadeln sich höchst barbarisch ausnehmen. Dazu in Friseurlöckchen gebranntes Haar und bei der jüngeren Generation auch bereits allerhand absonderliche Haarbildungen im Antlitz, Backenbärte, Schifferbärte, Seehundsbärte, Bocksbärte, Henri Gatres. Neu, zumindest in seiner Allgemeinheit, ist auch das geränderte Monokel am albern wirkenden breiten Band, das kein Dandy entbehren kann, und der Cigarro, der eigentlich die Urform des mexikanischen Tabakgenusses war, aber erst jetzt durch die Einführung des Deckblatts mit der Pfeife in siegreiche Konkurrenz tritt. In Preußen, auf der Straße zuerst überhaupt verboten, dann durch Polizeiverordnung wegen Feuersgefahr in ein Drahtgestell gesperrt, von Bayern besungen, von Heine refüsiert, von Schopenhauer beschimpft. Er verhält sich zur Pfeife wie die Nervosität der neuen, schnelldenkerischen Zeit zur Behaglichkeit und Nachdenklichkeit der alten. Man kann sich einen modernen Börsenmann nur schwer ohne eine dicke Zigarre vorstellen, aber unmöglich mit einer Pfeife. Übrigens wird erst durch die Zigarre das Rauchen salonfähig und verdrängt dadurch schrittweise das Schnupfen, das bisher gerade für elegant galt. Auch die Damentracht ist durch einige recht unvorteilhafte Neuerungen charakterisiert. Zunächst gelangt wieder der unschöne Reifrock zur Herrschaft, wegen der Wülste aus Crin, Rosshaar, die ihn in Fasson halten, Crinoline genannt, dem die drei- und vierfachen Volants noch eine besondere Plumpheit verleihen, er wirkt jetzt nicht mehr als bizarres, aber anmutiges Instrument der Koketterie wie der Hühnerkorb des Rokokos. Oder als Requisit steifer, aber stilvoller Grandezza wie der Tugendwächter der Gegenreformation, sondern in der neuen, verbürgerlichten und materialistischen Welt als lästige und skurrile Aufdonnerung. Dazu treten allmählich die höchst unkleidsamen Knöpfelstiefeletten und die Glacé-Handschuhe, die erst jetzt das Naturleder allgemein verdrängen, obgleich die französische Erfindung des Lederglänzens bereits um 1700 von emigrierten Hugenotten über Europa verbreitet worden war. In ihrer Bevorzugung äußert sich die primitive Freude des Parvenus an allem Satinierten. Das Haar wurde reizlos glatt gescheitelt, am Hinterkopf sehr hoch frisiert und mit monströsen Kämmen festgehalten, was man chinesisch nannte. Oder in dicken, geflochtenen oder gebrannten Wülsten rechts und links um die Ohren gelegt, was man griechisch nannte. Auch lange Schmachtlocken, die zu beiden Seiten des Kopfes herabhingen, waren öfters Mode. Alles in allem genommen ist das weibliche Kostüm nicht annähernd so abstoßend gewesen wie das männliche. Es ist aber auch für den Zeitstil niemals so bezeichnend wie dieses, und zwar ganz einfach deshalb, weil der Satz Weiningers »Das Weib sei vom Manne geschaffen« seine sinnfällige Bestätigung unter anderem darin findet, dass der Mann das jeweils herrschende erotische Ideal und damit die Tracht bestimmt, während die Frau sich bloß passiv ausführend verhält. Was sich auch darin zeigt, dass die Geschichte ihrer Kleidung überraschend geringere Variationen aufweist und nicht viel mehr ist als ein Turnus einiger viel rascher, wechselnder, aber auch viel häufiger wiederkehrender Nuancen. Der Länge der Schleppe, der Höhe der Frisur, der Kürze der Ärmel, der Bauschung des Rockes, der Entblößung der Brust, des Sitzes, der Taille. Selbst radikale Revolutionen wie das heutige knabenhaft geschnittene Haar sind nur die ewige Wiederkunft desgleichen. Schon die italienischen und burgundischen Damen des 15. Jahrhunderts und die ägyptischen des Alten Reichs kannten die Pagenfrisur. Die Sphinx trägt einen Bubikopf. Vor der historischen Fantasie taucht denn auch, wenn man sich dem Zeitstil vergegenwärtigen will, fast immer zuerst das männliche Exterieur auf, weil es physiognomischer ist. Und tatsächlich macht es auch stets die stärksten und charakteristischen Veränderungen durch. Im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel hat alle Welt den Ehrgeiz, wie ein martialischer Landsknecht oder provokanter Raufstudent auszusehen. 50 Jahre später hat sich der wüste Haudegen in einen bedächtigen, würdevollen Kronbeamten oder Universitätsrektor verwandelt, der stets bereit scheint, eine Testamentseröffnung oder eine Disputation vorzunehmen. Und nach weiteren 50 Jahren ist aus ihm ein fragiler, verzärtelter Knabe geworden, der an nichts zu denken scheint als an Amuren. Hält man aber die gleichzeitige Frauenkleidung daneben, so sind die Differenzen viel geringer und bisweilen nur von einem Kostümkenner herauszufinden. Den Kardinalunterschied macht eigentlich nur die Verwendung des Puders und der Perücke, und auch diese beiden sind männliche Erfindungen. Betrachtet man nun diese Söhne der Jetztzeit mit Brillen statt der Augen als Resultat der Gedanken, einen Zigarro im tierischen Maul, einen Sack auf dem Rücken statt des Rocks, wie Schopenhauer sie ohne Wohlwollen aber recht zutreffend charakterisiert hat, in einer Kleidung, die an Geschmacklosigkeit nur noch von der nächstfolgenden übertroffen wurde, so muss man trotzdem sagen, dass sie einen sehr prägnanten, ausdrucksvollen Stil besaßen. Nicht nur, weil es, wie wir schon im vorigen Kapitel hervorhoben, ein stilloses Kostüm überhaupt nicht gibt, sondern auch, weil gerade sie in der Gestaltung ihrer äußeren Lebensformen eine besondere Energie entwickelten. Es ist die Tracht, wie sie die zur Herrschaft gelangte Großbourgeoisie sich geschaffen hatte. Sachlich, wirklich und unspielerisch und daher langweilig, undekorativ und fantasielos wie alles, was der Financier außerhalb seines Kontors tut. Praktisch, plebejisch, von tierischem Ernst, eine Tracht für Verdiener, Buchmacher und Geschäftsreisende, die in Qualm und Ruß leben für Händler und Journalisten, rasche, plumpe Agenten des Warenverkehrs oder der Nachrichtenvermittlung. Die Verkleidung ist zur Kleidung herabgesunken. Lokomotive Nummer 1. Da die Menschen sich aber nicht bloß ihre Kleider machen, sondern auch ihre ganze übrige Lebensvisage bis zur Kontur ihrer Gesten und zum Profil ihrer Landschaft, so verändert sich überhaupt alles ins nützlich-hässliche. Durch die blühende Natur beginnen sich hastig schwarze Riesenschlangen zu winden, üble Dämpfe aus ihren Mäulern stoßend, zahllose Feuerschlote recken ihre grauen Hälse in den Himmel und bald werden auch endlose Drähte, dubiose Zahlennachrichten surrend, dessen Ruhe stören. 1814 hatte Stevenson seine Lokomotive gebaut. Aber erst das Walzen der Schienen, das 1820 gelang, machte die Erfindung praktikabel. 5 Jahre später wurde zwischen Stockton und Darlington, zwei kleinen Städten in der englischen Grafschaft Durham, die erste Eisenbahnlinie eröffnet. Und noch heute ist auf dem Bahnhof von Darlington Lokomotive Nummer 1 zu sehen, die Stammmutter jenes Millionengeschlechts von fauchenden Landungeheuern. Nach weiteren 5 Jahren verkehrten die Dampfwagen schon zwischen Liverpool und Manchester. Auf dem Kontinent kam es zunächst nur zur Anlage von ganz kurzen Strecken, die man ebenso gut mit Pferden, ja zu Fuß, hätte zurücklegen können. 1835 zwischen Nürnberg und Fürth, 1837 zwischen Leipzig und Dresden und zwischen Paris und Saint-Germain, 1838 zwischen Berlin und Potsdam, Wien und Wagram. Man betrachtete die Neuheit anfangs nur vom Standpunkt der Unterhaltungskuriosität. In Amerika aber verkehrte 1839 zwischen Baltimore und Philadelphia bereits der erste Schlafwagen. Jenseits des Ozeans wurde auch das erste Dampfschiff erblickt, der Clermont, der 1807 auf dem Hudson-Fluss von New York nach Albany fuhr. Und der erste Meerdampfer, der Phoenix, der die Verbindung zwischen New York und Philadelphia herstellte. Der erste überseeische Dampfer war die ebenfalls amerikanische Savannah, die 1818 in 26 Tagen die Strecke New York-Liverpool zurücklegte. England blieb nicht zurück. In dem Zeitraum zwischen dem Wiener Kongress und der Julirevolution hatte es die Zahl seiner Passagierdampfer von 20 auf mehr als 300 erhöht. Und 1833 baute es den ersten Kriegsdampfer. Auf dem Rhein aber wurden Dampfer deutscher Provenienz erst 1825 in Betrieb gesetzt. In demselben Jahre lief bereits der erste englische Dampfer nach Ostindien. Zum großen Weltvehikel wurde das neue Verkehrsmittel durch die Erfindung der Schiffsschraube. Sie gelang bereits im Jahre 1829 dem Triestiner Josef Ressel. Aber die österreichische Polizei verbot die Probefahrten. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre wurden die Versuche in England wieder aufgenommen und dort ging, 10 Jahre nach Ressels Fiasko, der erste Schraubendampfer vom Stapel. Nun kam Deutschland langsam nach. 1842 wurde ein regelmäßiger Dampferverkehr zwischen Bremen und New York eröffnet. 1847 wurde die Hamburg-Amerika-Linie gegründet. Aber erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überflügelte der Steamer überall das Segelschiff. Bis dahin hatte er noch vielfach mit dem Konservativismus des Publikums und der Trägheit der Regierungen zu kämpfen. Auf noch größere Widerstände stieß die Einführung der Eisenbahn. Als in Bayern die erste deutsche Linie gebaut werden sollte, gab die medizinische Fakultät zu Erlangen das Gutachten ab, dass der Fahrbetrieb mit öffentlichen Dampfwagen zu untersagen sei. Die schnelle Bewegung erzeuge unfehlbar Gehirnkrankheiten. Schon der bloße Anblick des rasch dahinsausenden Zuges könne dies bewirken. Es sei daher zumindest an beiden Seiten des Bahnkörpers eine 5 Fuß hohe Bretterwand zu fordern. Gegen die zweite deutsche Eisenbahn, die von Leipzig nach Dresden lief, strengte ein Müller einen Prozess an, da sie ihm den Wind abfange. Und als sie einen Tunnel erforderte, erklärten sich die ärztlichen Gutachten gegen den Bau, da ältliche Leute durch den plötzlichen Luftdruckwechsel leicht vom Schlage gerührt werden könnten. Den entgegengesetzten Standpunkt vertrat Kaiser Ferdinand bei der ersten österreichischen Linie Wien-Baden, indem er hartnäckig einen Tunnel verlangte, denn eine Eisenbahn ohne Tunnel sei keine richtige Eisenbahn. Der preußische Generalpostmeister Nagler warnte vor der Errichtung einer Linie zwischen Berlin und Potsdam, denn die Diligence, die er 4-mal in der Woche auf dieser Strecke verkehren lasse, sei ja schon halb leer. Und auch der König meinte, er könne keine große Glückseligkeit darin finden, dass man einige Stunden früher in Potsdam ankomme. Tieck, dorthin in Audienz berufen, weigerte sich, die Bahn zu benutzen und fuhr im Wagen neben ihr her. Auch Ludwig Richter war ein Gegner der Dampfwagen. Thiers prophezeite, ihre Einführung werde keine großen Veränderungen zur Folge haben. Und Ruskin bemerkte, das Eisenbahnfahren sehe ich überhaupt nicht mehr als Reisen an, das heißt einfach an einen anderen Ort verschickt werden, nicht viel anders, als wäre man ein Paket. Der Fürst von Anhalt-Köthen dagegen war ein so begeisterter Anhänger der neuen Erfindung, dass er erklärte, ich muss in meinem Land auch so eine Eisenbahn haben und wenn sie 1000 Taler kosten sollte. Seit etwa 1845 aber gab es schon allenthalben in Europa Eisenbahnen und Steamer. Man verherrlichte die neuen Fahrzeuge in Abhandlungen und Gedichten und alle Welt wurde von einem wahren Reisefieber erfasst, das sich auch literarisch äußerte. Reisebilder, Reisebriefe, Reisenovellen waren das bevorzugte Genre der Autoren und Leser. Der dichtere, schnellere und tragfähigere Verkehr, den die Dampfkraft ermöglichte, wurde nicht, wie die meisten vorausgesagt hatten, der Ruin der übrigen Beförderungsmittel, sondern wirkte auf sie indirekt fördernd. Zumal in Deutschland hatte er den Ausbau eines Chausseesystems zur Folge, wie es Frankreich schon seit Richelieu besaß. Das dritte große Ereignis auf dem Gebiet der Technik, der Erfindung des Dampfschiffs und des Dampfwagens mindestens ebenbürtig, war die Einführung der Steinkohle. Eine Neuerung, die wiederum England am meisten zugute kam, das von diesem Brennstoff die größten Lager besaß und auch seinen Wert zuerst erkannte. Da es außerdem von Anfang an in der Entwicklung des Maschinenwesens an der Spitze gestanden hatte, So besaß es auch die erfolgreichen Mittel zur Gewinnung des neuen Energielieferanten, und es ergab sich die Wechselwirkung, dass die immer zahlreicheren Maschinen immer mehr Kohle förderten und die immer reicher geförderte Kohle die Erzeugung immer stärkerer Maschinen ermöglichte. Engländer waren auch Heathcote, der 1833 den Dampfflug erfand, und Nasmyth, der 1842 den ersten Dampfhammer baute. Die Schnellpresse. Die gewichtigste Maschine aber, die in jener Zeit geboren wurde, war die Schnellpresse, die den bisher durch Handpressen betriebenen Druck selbsttätig und um ein Vielfaches beschleunigt ausführend zum ersten Mal im Jahre 1814, natürlich wiederum in England, obgleich von einem Deutschen namens Friedrich König erfunden, zur Anwendung kam. Das erste Zeitungsblatt, das keiner menschlichen Hand seine Herstellung verdankte, war eine Nummer der Times. Erst durch diesen Bund mit der Maschine erhält die Zeitung ihren universalen Machtcharakter. Ein Wort, Wahrheit oder Lüge, fliegt in die große, stumm lauernde Spinne von Maschine, die es verschluckt, druckt, tausendfach vervielfältigt und in alle Räume speit, wo Menschen hausen. In die Bürgerdielen, in die Bauernschenken, in die Kasernen, in die Paläste, in die Keller, in die Mansarden, und das Wort wird zum Machtwort. Langsam geht der Siegeszug der Presse von Westen nach Osten. Von der englischen Insel zunächst nach Frankreich. Dort ist ihr gewaltigster Potentat Louis-François Bertin, 40 Jahre lang Herausgeber des Journal des Débats. Unter Ludwig dem 18. bourbonisch, unter Karl dem 10. konstitutionell, unter Louis-Philippe orleanistisch, von Ingres in einem genialen Porträt der Nachwelt aufbewahrt, das den Titel führen müsste: Die Macht der Presse. Sein Blatt kann auch darum nicht übergangen werden, weil darin die Kritiken von Berlioz erschienen, die mit messerscharfer Analyse und Polemik das Programm der modernen Musik aufstellten. Ein anderer Großmeister des Zeitungsgewerbes war Émile de Girardin, der in der Mitte der 30er Jahre in seinem Organ La Presse drei entscheidende Neuerungen einführte: den Nummernverkauf anstelle des bisherigen teuren Jahresabonnements, wodurch die Zeitung erst als Allerweltsartikel jenes Wesen von einzigartiger Zugänglichkeit und Zudringlichkeit wird, den Annoncen- und Reklamebetrieb, wodurch die Verbindung mit der anderen Universalmacht des Zeitalters, dem Merkantilismus, hergestellt wird, und den Feuilletonroman in Fortsetzungen, wodurch die Presse mit der Literatur verschmilzt. In der Tat haben fast alle französischen und viele englische Romanschriftsteller von Namen in dieser journalistischen Form ihre Produktion begonnen und nicht selten zeitlebens daran festgehalten. Sie bedeutet dadurch, dass sie zur groben Spannung und Zufallsarchitektur, hastigen Terminarbeit und stilistischen Oberflächlichkeit verleitet, zweifellos eine Degradierung der Erzählkunst, übt aber andererseits auf sie einen wohltätigen Zwang zur Popularität und verleiht ihr einen eigentümlichen Elan. Die unvergleichliche Frische, die zum Beispiel Thackerays weltberühmte Snob-Porträts besitzen, ist sicher zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie zuerst im Punch erschienen. Deutschland blieb auch auf diesem Gebiet in der Entwicklung zurück. Dort gab es nur die offiziöse Presse, die übrigens ebenfalls eine französische Erfindung ist, denn das erste Organ dieser Art repräsentierte Napoleons Moniteur, in dem er unter der Maske der Objektivität nur jene Nachrichten und Meinungen brachte, die die kaiserliche Regierung für nützlich hielt. Diese Institution baute Metternich aus, indem er in allen Hauptstädten Blätter ins Leben rief, die scheinbar unabhängig nur von oben Inspiriertes brachten. Dabei verstand er es, viele von den publizistischen Talenten des Zeitalters durch Schikanen, teils durch Bestechungen in seinen Dienst zu bringen. Außerhalb dieser Zwangspolitik befassten sich die Journale nur mit futilem Tagesklatsch. Hoffmann von Fallersleben hat den typischen Inhalt der damaligen Gazetten in Versen persifliert, die in ihrer stumpfen Harmlosigkeit selber ein Zeitdokument sind. Ein Portepee-Fähnrich ist Leutnant geworden, ein Oberhofprediger erhielt einen Orden, die Lakaien erhielten silberne Borten, die höchsten Herrschaften gehen nach Norden, und zeitig ist es Frühling geworden, Wie interessant, wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Mit dem Auftreten der Dichterschule des jungen Deutschland begann aber trotz allen Pressionen und Kastrationen selbst im Gebiet des Deutschen Bundes die Zeitung jenen Geist der Aktualität und Politisierung zu verbreiten, der das Zeitalter charakterisiert, und jene Ubiquität eines unentrinnbaren Gefährten zu erlangen, das sich durch jede Türe zwängt, in jede Tasche schleicht und dem modernen Menschen ebenso unausstehlich und ebenso unentbehrlich ist wie dem Faust der Mephisto. Die Lithografie. Für die Illustrierte Zeitung hat die Lithografie ungefähr dieselbe Bedeutung wie die Schnellpresse für den Textteil. Ihr Erfinder Alois Senefelder hatte zunächst nur an die bequemere Vervielfältigung von Manuskripten gedacht und das hierauf zielende neue Verfahren in seinem 1818 erschienenen vollständigen Lehrbuch der Steindruckerei veröffentlicht. Andere exploitierten erst seine Technik zur Technik der Steinzeichnung. Sie ermöglichte eine Schnelligkeit der Aufzeichnung, die fast der des Wortes gleichkam, und hatte daher von Anfang an etwas Improvisiertes, Hingeschriebenes, Dialogisches, Literarisches und zugleich, vermöge ihrer Aktualität und Billigkeit, etwas Demokratisches. Sie war eine Journalistik der Zeichenfeder und drückte den raschen, pointierten, materialistischen Geist ihrer Zeit ebenso vollkommen aus, wie der Holzschnitt den Geist der Reformation und der Kupferstich den Geist des Rokokos. Und es hat eine symbolische Bedeutung, dass der Holzschnitt, der die Wünsche und Gedanken eines erwachenden, emporstrebenden Zeitalters in alle Welt trug, ein Hochdruckverfahren war. Der Kupferstich, der die Gefühle einer absterbenden, in sich versenkten Epoche gestaltete, ein Tiefdruckverfahren, die Lithografie aber ein Flachdruck. Übrigens erfuhr auch die Holzschnitttechnik durch den Engländer Thomas Bewick eine entscheidende Verbesserung zum Holzstich. Und es ist bezeichnend, dass diese Art der Reproduktion in dem harmlosen Deutschland die bevorzugte blieb. Ihr verdanken die 1845 gegründeten fliegenden Blätter und die schönen Münchner Bilderbogen ihre Entstehung. Und gegen Ende des Zeitraums vervielfältigte man auch schon durch Fotografie. Daumier. Der Lithografie bedienten sich in jener Zeit Künstler von Säkularformat wie Goya, Géricault, Delacroix, Schwind, Menzel und Witzblätter von der Unsterblichkeit einer Woche wie die von Philippon, gleich nach der Julirevolution begründete, sehr gefürchtete und schließlich verbotene Karikatur und der ebenfalls in Paris herausgegebene Charivari. Sie ist Modejournal, Pamphlet, Chronik, ein haarscharfer, geistreicher, bald boshafter, bald gemütvoller, aber niemals schmeichelnder Spiegel des Lebens und durchmisst den ganzen Kreis zeichnerischer Ausdrucksmöglichkeiten, vom naiv Erzählenden bis zum vernichtend Satirischen. Sie kennt ihr ganzes Zeitalter in Arbeit und Genuss, Kameraderie und Erotik, Elend und Aufstieg, den Hof und das Proletariat, den Advokaten und den Politiker, den Börsianer und den Kleinbürger, den Bürokraten und den Dandy, die Kokotte und den Rezensenten, bis in ihre kleinsten Falten und Gesten. Gavarni, den man den Raphael der Karikatur genannt hat, ist auf eine feminine und sehr anmutige Manier in seine Modelle verliebt und mehr Sittenschilderer als Kritiker. Mit der feurigen Feder eines Dante hat aber Daumier seine Welt umrissen. Als Daubigny zum ersten Mal vor Michelangelos Decke der Sistina stand, murmelte er: Daumier. Das sind in der Tat keine Karikaturen mehr, sondern Albdrucke und Höllenvisionen, vor denen man das Lachen vergisst. Zuckende Blitzlichtaufnahmen mit dämonischer Faust zur Monumentalität gesteigert. In diesen gehetzten Fratzen grinst der Triumph der Technik und weint der Mensch um seine verlorene Seele. Und wie in einem apokalyptischen Schreckgesicht erscheint Paris, La Ville Lumière, der strahlende Fokus aller Kultur, Schönheit und Geistesmacht, und mit ihm die ganze Welt als ein dicker, schnaufender Geldsack. Wir sagten, im zweiten Buche den Niederländern sei das Kunststück geglückt, eine Art Mythologie des Alltags zu schaffen. Dasselbe hat Daumier vollbracht. Nur 200 Jahre später. Viel intellektueller, nervöser, atheistisch, großstädtisch. Lieber Herr Professor Petrol, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein, nicht wirklich, wie das österreichisch heißt. Ich erinnere mich daran, als ich im festen Schauspielerengagement war und es Konzeptionsproben gab. Und wenn man da zeitgeschichtlich irgendwas als Schauspieler nicht verstanden hat, dann hat man vom Dramaturgen Friedell bekommen, um mal nachzulesen. Aber was das in der Breite alles bedeutet, welcher Aufwand da in der Beschreibung geschrieben ist, das wusste ich bisher so nicht. Darf ich fragen, an welchem Theater sich das zugetragen hat? Das ist in Wiesbaden am Staatstheater gewesen in Deutschland. Wir hatten einen hervorragenden Produktionsdramaturgen, der war bloß an einem Tag ein bisschen faul und hat da gesagt, dann hol dir das Buch selber in der Bibliothek. Es ging damals um Wedekind, Marquis von Keith. Und da waren große gesellschaftliche Fragen große Fragen über die Gesellschaft und da habe ich dann halt mal nachgeschaut. Und war Ihnen Friedell eine Hilfe? Ja, der hat, was heißt hat, er schreibt so, dass man, auch wenn man sich nicht auskennt, das durchaus verstehen kann. Daraus schließe ich, dass Ihnen dieser Text, den Sie jetzt gerade gelesen haben, gefallen hat. Das ist ein bisschen komplizierter. Der Text setzt eigentlich eine ganze Menge Kenntnis voraus. Und das ist, ich beschäftige mich halt mit Sprache und mit Sprechen. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Text zum Lesen geschrieben ist oder ob er zum Sprechen geschrieben ist. Und an manchen Stellen muss man sehr aufpassen, dass man nicht in einen trockenen Ton kommt oder in einen erklärenden oder pädagogischen Ton, sondern dass man aus der von Friedell geschriebenen Sprache auch eine gesprochene Sprache machen kann. Meine Erfahrung mit diesem Text ist, dass obwohl sehr, sehr lange Sätze gebaut werden, die durchaus mehrfach in sich verschachtelt sind, auch von Laien laut lesbar ist. Also eine gewisse Rhythmik und Musikalität hat er. Ist drin, ja. Ja. Und er schreibt sehr, sehr, sehr gekonnt. Also das, was verschachtelt ist oder diese ganzen Relativsätze, sind aber für den Gedankenvollzug ganz schlüssig. Mag vielleicht damit zusammenhängen, dass Friedell auch als Vortragender tätig war und zumindest Teile der Kulturgeschichte der Neuzeit tatsächlich diktiert hat. Das heißt, das war eine Kontrollmöglichkeit hinterher noch. Der Text ist zum Teil sicher gesprochen worden, ja. Ein indirekter Zusammenhang mit Egon Friedell fiel mir ein. Sie sind heute der Leiter, der Vorstand jenes Instituts, das der Mann, dem Friedell seine Kulturgeschichte der Neuzeit gewidmet hat, gegründet hat. Das Max-Reinhardt-Seminar. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich kann das einfach mal bloß so behaupten. Wir stehen natürlich heute, wie auch zur Gründungszeit von Max Reinhardt, als es die Berliner Schule gab und als es die Wiener Schule gab, die von Reinhardt eingerichtet worden ist. Wir stehen natürlich in der Konkurrenz derzeit zu 16 anderen deutschsprachigen Schauspielausbildungsstellen. Und unsere Schauspieler werden derzeit über alles gelobt. Unter anderem auch für ihre Sprechfähigkeit. Das heißt jetzt nicht, dass der Lehrer besonders gut ist, sondern das heißt, dass die jungen Leute, die ja von Sprechtechnik oder Sprachgestaltung, wenn sie hierher kommen, noch nie etwas gehört haben, dass sie aber in dieser Ausbildungszeit begreifen, wie wichtig und wie vielfältig Sprache sein kann oder sein muss. Und da geht es eben nicht bloß um die Kraftstimme, dass man einen großen Raum füllen kann, sondern dass man im Deutschen, in der deutschen Sprache mit entsprechenden Melodien, mit den entsprechenden dazugehörigen Untertexten, Subtexten umgehen kann. Und dafür ist die deutsche Sprache wunderbar geeignet, viel mehr als zum Beispiel romanische Sprachen. Haben Sie da den direkten Vergleich? Ich habe aus damals Kriegsfolgengründen mit Französisch anfangen müssen, weil ich in einer französisch besetzten Zone gewohnt habe. Man kann zum Beispiel im Französischen nicht Zusatz betonen. Der schöne kleine Satz, ich liebe dich, den kann ich auf viele verschiedene Arten sagen. Ich kann behaupten, ich liebe dich und nicht der andere. Das geht zum Beispiel im Französischen nicht. Ich kann nicht das Je betonen. Ich kann es nur wiederholen. Ich kann sagen, je t'aime, c'est moi. Und ich muss es wiederholen. Und das ist eine ganz andere Art des Umgangs mit Sprache als im Deutschen. In der augenblicklichen Situation ist es vielleicht wichtig, dass ich sage, ich liebe dich. Ja, und deswegen machen wir keinen Krach. Ich kann aber auch ganz klar sagen, ich liebe dich und nicht den anderen oder die andere. Und da ist mit den Denkvorgängen sehr, sehr viel in der deutschen Sprache zu machen und das macht Spaß. Max Reinhardt ist, wie gesagt, dieses Werk als Ganzes gewidmet. Er persönlich findet kaum Erwähnung darin. Es gibt 2, 3 kurze Erwähnungen. Er war für Friedel eine sehr zentrale Figur und in verschiedenster Hinsicht von großer Bedeutung. Unter anderem hat er ihm ein materiell abgesichertes Leben wieder ermöglicht, indem er ihn als Schauspieler, aber auch als Übersetzer und Bearbeiter von anderen Texten engagiert hat. Friedel bezeichnet Reinhardt als den großen Theatermagier. Reinhardt war sicher ein Erneuerer des Theaters. War die Idee der Schauspielschule, der öffentlich zugänglichen Schauspielschule damals eine neue? Nein, es gab Schauspielschulen, es gab Unterricht. Wahrscheinlich haben mehr Menschen damals Privatunterricht bei einem berühmten Schauspieler des städtischen Ensembles genommen. Aber es gab die Überzeugung, nur Reinhardt hat sie dann wirklich zu Ende formuliert, hat gesagt, wir brauchen solide und fantasievolle und die allerbesten Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn ein Schauspieler nicht genügend ausgebildet ist, sowohl in den technischen Fächern, er spricht vom Mundwerk und vom Handwerk und vom Sprechwerk, das ist Vorbedingung, aber auch muss sich ein junger Schauspieler mit Theorie, durchaus mit halbwegs wissenschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Er muss in der Lage sein, einen auch komplizierteren Text sauber lesen zu können und alles zu verstehen, was da drin steht. Und nicht zu betonen, es gibt halt diesen wunderbaren Satz von Kortner, es gibt keine Betonung in der Sprache, Betonung ist Abwesenheit von Gedanke. Und das im Laufe der Zeit so hinzubekommen, dass es aus mir so spricht, wie es sich Herr Shakespeare oder Schlegel-Tieck oder Schiller, Goethe, Lessing gedacht haben, dass das sehr, sehr unproblematisch aus dem Körper des Schauspielers, der Schauspielerin rauskommt. Inzwischen ist das Reinhardt-Seminar in den Rang einer Akademie befördert worden. Nein, wir sind eine Kunstuniversität. Akademie auch heißt zwar noch für die Gestaltung drüben am Schillerplatz, aber das sind Kunstuniversitäten, die in dieses universitäre Schema reingebracht oder reingezwungen worden sind. Insofern ist der angesprochene wissenschaftliche Rahmen gegeben. Wie weit spielt die Tradition eine Rolle, wenn man so ein traditionsreiches Haus leitet? Das ist ganz gefährlich, der Ausdruck. Tradition heißt sofort in den Ohren der meisten Menschen konservativ, alt und ausgelutscht. Und das würden wir gerade für unsere Schauspieler und für die Art und Weise, wie hier über ein erstes Semester Grundlagenunterricht, ein zweites Semester Ensembleunterricht und wie sich das dann auffächert und wie die Palette immer breiter wird, wie sich die jungen Leute hier entwickeln, das wird deutlich und da müssen wir hinarbeiten. Manchmal ist der Begriff Kunstuniversität auch ein bisschen hinderlich. Mir fällt das Zitat von Gustav Mahler ein, das sehr oft, allerdings meistens verkürzt gebracht wird. Sein Satz an die Wiener Philharmoniker gerichtet, was Sie als Tradition bezeichnen, ist Schlamperei. Und dieses Sie wird ganz gerne mal weggelassen. Also wir bemühen uns wirklich den ziemlich schmalen Grat zwischen Tradition und Reinhardt hat in seinen Briefen und Reden ja sehr, sehr ausführlich und präzise Stellung genommen. Wir wollen den Begriff der Tradition festhalten, wir lassen uns aber ganz sicher nicht in irgendeine konservative oder Uraltecke drängen. Wie hat denn das Geschichtsverständnis und das Geschichtsbild, das Friedel hier von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt, gefallen? Das sind sehr, sehr schöne Beispiele. Also über ein Geschichtsverständnis Deutschland, Eisenbahn, Lokomotive, die Fähigkeit mit Organisationsmenschen, mit Verwaltungsaufwand oder sowas, das in Verbindung zu bringen und wieder festzustellen, welche Tendenzen in der deutschen Kleinstaaterei waren, welche Tendenzen aus England kamen, wer welche Industrie oder geistige Entwicklungsstufe, wer sich da dick mit reingesetzt hat und wer es erstmal verhindert hat. Ich meine, die Eisenbahn war nicht zu verhindern, aber so wie es beschrieben wird, ist das eigentlich eine schöne Entwicklung, wo man für sich aus seinem heutigen Leben mit allen möglichen Entwicklungen eine Menge rausnehmen kann. Großen Raum hat er auch der Beschreibung der damaligen Mode und der Entwicklung der damaligen Mode gegeben. Gerade diesen Artikel müssten alle Schauspielstudierenden dringend lesen. Nicht, damit sie sich so anziehen oder sich lustig machen, sondern dass sie begreifen, wie wichtig Kostüm ist. Oder wie Friedel da am Ende des Absatzes eben schreibt, aus der Verkleidung wurde eben nur simpel Kleidung. Da vermisse ich bei vielen jungen Leuten Verständnis fürs Kostüm, für das, was man braucht, wenn man auf die Bühne geht und, ich weiß nicht, einen Feuerwehrmann spielt oder ein junger, attraktiver Mensch mit einer zerrissenen Jeans. Diese zerrissene Jeans ist Kostümteil und ist wahnsinnig wichtig und nicht bloß schlampig oder sowas. Und dieses Kostüm als Hilfe zur Rollengestaltung zu begreifen, ohne dass es nicht geht, das würde ich mir sehr wünschen. Hat Ihnen dieser Textabschnitt Lust gemacht, mehr von Friedel zu lesen? Ja, gehört dazu. Kann ich bloß sagen, solange ich jetzt hier noch sitze an diesem Platz, wird es nicht ausreichen mit der Zeit, weil dazu muss man sich, oder ich kann bloß sagen von mir, ich muss mir Zeit dazu nehmen. Ich bin nicht so ein Nebenbeileser, sondern für mich ist Lesen Arbeit. Aber ja, ich könnte versprechen, irgendwann ist es soweit, dass ich mir das besorge. Gibt es eine Stelle, bei der sich bei Ihnen der Widerspruch regt? Ein bisschen die Pyramide, die aufgebaut worden ist, Erfindung Dampfschifffahrt, Dampfmaschinen, dann die Schiffsschraube dazu und dann weiter auch noch eine ja zum Teil durch Dampf betriebene Schnellpresse und dann diese Pyramidenbetrachtung, dass ganz oben eben die Schnellpresse oder die Mitteilung der politischen und sonstigen Dinge, dass das so eindeutig ist, da habe ich beim ersten Lesen doch ein bisschen gestaunt. Sie würden also die verbale Ebene nicht so hoch bewerten? Ne, das ist gleichwertig. Die verbale Ebene geht ohne das Dampfschiff, was mich von Liverpool nach New York bringt, geht dann auch nicht. Ja, also das war mir so eine eindeutige Reihenfolge, das war mir ein wenig schwer, obwohl ich natürlich mit Sprache umgehe. Aber trotzdem glaube ich, da sind andere macht- oder gesellschaftspolitische Dinge noch dazwischen gelaufen. Mir fällt da gerade eine Karte an der Wand ins Auge, auf der steht geschrieben, Kommunikation ist zu überbewertet, vor allem die verbale. Und seit ich sie entdeckt habe, nämlich gleich nach Betreten des Raumes, frage ich mich, ob das ironisch gemeint ist. Das ist ironisch gemeint, ja. Natürlich gibt es überall das sogenannte Kommunikationsproblem. Auch in einer solchen Kunstuniversität permanent, worüber wird wann und zu welchem Zeitpunkt kommuniziert. Und da gibt es selbstverständlich Vorwürfe und es gibt ja auch massenhaft Bücher, wo dran steht, wie man in einem Berufsumfeld kommuniziert. Und die Karte habe ich im Schauspielhaus gefunden und fand ich also ganz als Anspielung ganz schön. Der neue Gott. Hegel sagt in seiner Religionsphilosophie, unsere Zeit hat das Ausgezeichnete von allem und jedem, von einer unendlichen Menge von Gegenständen zu wissen, nur nichts von Gott. Früher hatte der Geist darin sein höchstes Interesse, von Gott zu wissen und seine Natur zu ergründen. Unsere Zeit hat dieses Bedürfnis, die Mühen und Kämpfe desselben beschwichtigt. Wir sind damit fertig geworden und es ist abgetan. Diesen Standpunkt muss man dem Inhalt nach für die letzte Stufe der Erniedrigung des Menschen achten, bei welcher er freilich zugleich umso hochmütiger ist, als er sich diese Erniedrigung als das Höchste und als seine wahre Bestimmung erwiesen zu haben glaubt. Diese Zeit hat es aber nicht mehr notwendig, vom christlichen Gott zu wissen, denn sie besaß bereits einen neuen Gott, nämlich das Geld. Wir erinnern uns aus dem ersten Buch, dass eines der großen Ereignisse, die die Neuzeit heraufführten, der Untergang der Naturalwirtschaft war. an deren Stelle die Geldwirtschaft oder richtiger gesagt die Goldwirtschaft trat, dass aber auch diese noch lange Zeit mit schlechtem Gewissen betrieben wurde. Allmählich verloren sich die Bedenken, aber noch bis ins Rokoko hinein verhielt es sich so, dass die herrschende Kaste nur den Grundbesitz kannte und zum Geld nur im Verhältnis des Ausgebens und Schuldigbleibens stand und auch in den übrigen Schichten der Erwerbstrieb etwas Infantiles, Dilettantisches, Rudimentäres behielt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Einführung des Geldstücks die Seelen der Menschen nivellierte. Denn es identifiziert ihre Besitztümer und Leistungen mit einer gewissen Anzahl uniformer Metallprodukte, die man nach Belieben untereinander auswechseln kann. Aber ein Stück gemünztes Gold ist noch immer eine Wirklichkeit, wenn auch eine sehr niedrige. Jetzt aber tritt an seine Stelle etwas noch Seelenloseres, der Bankzettel, der nichts ist als die leere Fiktion einer Ziffer. Und gerade vor diesem wesenlosen Nichts fand jetzt ein allgemeiner Kniefall der Menschheit statt. Seine Erringung wird nicht bloß eine Sache des guten Gewissens, sondern des rastlosen Ehrgeizes, der leidenschaftlichen Liebe, der religiösen Inbrunst. Selbstverständlich gab es schon früher Papiergeld. Wir brauchen uns bloß an den lauschen Krach zu erinnern. Aber erst jetzt wird es zum Helden des Tages und der Zeit. Nun verhält sich das Denken in Gütern zum Denken in Geld wie das Handwerk. Werk der Hand des größten Künstlers der Erde. Zur Fabrikserzeugung. Arbeit der Maschine des unpersönlichsten aller Produzenten, der Nummern macht. Wie lebendige Ähnlichkeit zu toter Gleichheit, wie der Analogieschluss des Künstlers und des Mittelalters, der mit physiognomischem Blick organisch Zusammengehöriges erfasst, zum Induktionsschluss des Wissenschaftlers und der Neuzeit, der aus mechanisch aneinandergereihten Einzelfällen das gemeinschaftliche Maß errechnet, kurz wie Qualität zur Quantität. Das Geld ist der größte Feind des persönlichen Eigentums, da es vollkommen beziehungslos ist. Und darum wollen die Kommunisten es ja auch gar nicht abschaffen, sondern bloß verstaatlichen. Und darum hat der Bauer, der tiefste Gegner des Kommunismus, bei aller seiner Habgier ein tiefes Misstrauen gegen Papiere und schätzt auch am Metallgeld nicht den Stempel, sondern nur das Material. Das Geld entkleidet alle Objekte ihrer Symbolik, da es sich ihnen als Generalnenner unterschiebt und sie damit ihrer Einmaligkeit und ihrer Seele beraubt. Das Geld ist das stärkste Vehikel des Plebeismus, da es für jedermann ohne Ansehung der Grade und Gaben erreichbar ist. Das Geld ist der tausendgestaltige, charakterlose Proteus, der sich in alles zu verwandeln vermag und musste daher das Sinnbild und Idol einer Menschheit werden, die in alles hineinkriechen kann, aber selbst nichts ist, alles beschreibt und nichts liebt, alles weiß und nichts glaubt. Zudem besteht ein enger Zusammenhang zwischen Geldwirtschaft und exakter Naturwissenschaft, überhaupt aller modernen Wissenschaft. In beiden wirkt die Begabung und Neigung, rechnerisch zu denken, womöglich alles in weltgültigen Abstraktionen, Generalbegriffen auszudrücken. Die Forderung, eine solche Formel zu sein, unter die sich schlechterdings alles bringen lässt, erfüllt das Geld im hohen Maße. Und daher bildet seine Weltherrschaft einen der großartigsten Triumphe, obschon Scheintriumphe des Rationalismus. Alle Werte und Realitäten, selbst die innerlichsten und intensivsten wie Glück, Persönlichkeit, Gottesgaben, lassen sich durch das Geld arithmetisch darstellen. Oder gilt seitdem etwa nicht der Reichste als der glücklichste und bewunderungswürdigste? Und haben Balzac und Daumier etwa ihre Werke für unbezahlbar gehalten? Nun haben wir aber schon mehrfach betont, dass jede Kultur sich nicht nur ihre Poesie und Sitte, Strategie und Gartenkunst, Jurisprudenz und Erotik, sondern auch ihre Naturwissenschaft macht. Und es besteht daher eine tiefe Verwandtschaft zwischen der damals emporgekommenen Plutokratie oder vielmehr Plutolatrie und der ebenfalls damals geschaffenen Lehre von der Erhaltung der Kraft, die besagt, dass Licht, Wärme, Bewegung, Elektrizität, ja sogar die Lebenserscheinungen nur Formen ein und derselben neutralen Energie sind und daher ineinander verwandelt werden können. Oder mit anderen Worten, dass alle Qualitäten nur Quantitäten sind. Und in der Tat reduzieren sich ja in dem Augenblick, wo man zugibt, dass alle Werte durch Geld ausdrückbar sind, sogleich alle seelischen Beziehungen der Menschen und alle ihre Schicksale. Ihr Glück und Elend, ihr Triumph und Fall, ihre Seligkeit und Verdammnis auf Formveränderungen der Geldkraft, deren Summe, ganz ebenso wie das Energiekapital des Weltraums, eine fixe Größe darstellt. Georg Simmel sagt in seinem gedankenreichen, nur leider schwer lesbaren Werk Philosophie des Geldes, das Geld schließt bei vielen die teleologischen Reihen endgültig ab und leistet ihnen ein Maß von einheitlichem Zusammenschluss der Interessen, von abstrakter Höhe, von Souveränität über die Einzelheiten des Lebens, das ihnen das Bedürfnis abschwächt, Steigerung eben dieser Genugtuungen in der religiösen Instanz zu suchen. Da man nicht gleichzeitig an Gott und das Geld glauben kann, so wird das Geld zum Gottersatz. Und eben darum, weil es ein überreales Prinzip, weil es Gegenstand einer Religion ist, hat es auch die Tendenz, Selbstzweck zu werden. Man betet zu ihm nicht mehr, wie dies der Religiöse auf primitiver Stufe tut, um etwas von ihm zu erlangen. Man betet es an, weil es anbetungswürdig, weil es die Gottheit ist. Der wahrhaft Geldgläubige verehrt das Geld nicht, weil man sich damit alles kaufen kann, sondern weil es seine höchste Instanz, sein Polarstern, der Sinngeber seines Daseins ist. Man wird zugeben müssen, dass dies kein kompakter, roher Aberglaube nach Art der Fetischisten und Wallfahrer ist, sondern ein Götzendienst von hoher Sublimationskraft. Kein einfacher Materialismus, sondern die Prostration vor einem geistigen Prinzip, wie ja auch der Teufel eines ist. Und alsbald erheben sich in den Städten mächtige Hauptheiligtümer namens Börsen und Scharen kleinerer Tempel, Banken genannt. In ihnen wird etwas Magisches, Allmächtiges, Allgegenwärtiges, aber Unsichtbares angebetet. Vorgeblich eingeweihte Priester, meist freilich Ignoranten oder Betrüger, verkünden seinen Willen. Zahllose Gläubige bringen opferfroh ihre Habe dar. In heiliger Scheu unverständliche Beschwörungsformeln einer fremden Sprache murmelnd. Das Credo ist zum Kredit geworden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Hubertus Petroll und Caroline Hofer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. April 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.